Ja, holla die Waldfee. Also, ich habe gerade erfahren, Leute, dass wir gleich Mavi Phoenix Backstage treffen werden in gut 10 Minuten. Freuen wir uns sehr, denn sie wird ja heute Abend hier den Live-Abend eröffnen, werden euch alles übertragen. Ab 18.30 Uhr Mavi Phoenix dann auch live in der Columbia-Halle auf der Bühne und ab da alles live auf Fritz. Jetzt habe ich euch versprochen, dass wir den Nachmittag, den Countdown bis dahin noch nutzen, euch möglichst alle auf die Gästeliste zu setzen. Deswegen ruft an, jetzt wieder. Wir machen alle Leitungen auf. Wer möchte heute Abend noch dabei sein in der Columbia-Halle? Das Tolle ist, die Tickets, wenn ihr hier dann hier auf der Gästeliste seid, die gelten auch für die große Aftershow-Party, denn direkt neben der Columbia-Halle ist ja das Columbia-Theater und da wird unter anderem Totze auflegen und oder die Beethovens und diese Aftershow-Party, die geht da noch weiter bis 4, 5 Uhr morgens. Also da seid ihr partymäßig versorgt. 0331 70 97 110 ist die Fritz-Telefonnummer. Ich wiederhole nochmal, damit alle Handy 0331 70 97 110. Wie die Polizei. So, jetzt Materie für euch. Scotty, beam mich hoch.